Trotz der klaren Bedingungen durchaus Lob für Netanyahu aus Washington. Verhaltene Zustimmung auch bei den europäischen Außenministern. Die palästinensische Seite dagegen reagiert mit Ablehnung. Und darüber möchte ich jetzt reden mit der palästinensischen Tourismusministerin Hulut Daibes. Guten Morgen nach Jerusalem. Ja, schönen guten Morgen nach Deutschland. Frau Daibes, warum sind Sie nicht bereit, die ausgestreckte Hand des israelischen Ministerpräsidenten zu ergreifen? Das ist eigentlich keine ausgestreckte Hand, das ist eine Explosion aller Friedensbemühungen, die wir seit 16 Jahren führen. Zu einem unabhängigen Staat gehört mehr als eine Flagge und eine Hymne. Insofern ist es eigentlich eine sehr gefährliche Rede, was sich nicht basiert auf das internationale Recht, auf die vereinbarten Verträge und gibt wirklich keine Tür offen zur Weiterführung der Friedensverhandlungen. Wollen Sie also die ganze Hand und nicht nur den kleinen Finger? Nein, es geht darum, dass wir seit 16 Jahren verhandeln. Das Kernproblem, was eigentlich in der Rede nicht anerkannt wurde, ist die Besatzung der 1967 besetzten Gebieten, was 22% des historischen Palästina ausmacht. Und wenn das nicht anerkannt wird und umgekehrt wird, die Nichtanerkennung des jüdischen Staats Israels als Grund gegeben, ich denke, das ist ein Fehler, was die Weltgemeinschaft nicht akzeptieren soll, wovor wir auch warnen wollen. Wir sind sehr ernst und haben auch gewartet auf eine seriöse Weiterführung der Friedensverhandlungen, gerade nach der Rede von Präsident Obama. Und hier sehen wir wirklich, dass wir viele, viele Schritte zurückgehen, was eigentlich für die ganze Region gefährlich ist. Ist die Tür für Verhandlungen tatsächlich jetzt wieder zugeschlagen? So hat es Ihr Chefunterhändler formuliert. Ja, das Problem ist, dass, wie gesagt, nach 16 Jahren können die Palästinenser nicht mehr die Verwaltung der Besatzung akzeptieren. Jerusalem ist jeden Tag bedroht von weiterer Konfiskierung des Landes, von Vertreibung der Palästinenser aus Ost-Jerusalem. Das ist alles gegen das internationale Recht. Das sind besetzte Gebiete. Das Rückkehrrecht, das ist ein Menschenrecht, was auch total abgelehnt wird. Ohne diese minimale eigentlich Forderungen der Palästinenser, was im historischen Friedensprozess angefangen hat, könnte man nicht zum Frieden kommen. Und ich denke, wenn man Zwei-Staaten-Lösung sagt, das sind zwei unabhängige Staaten, wo beide Völker mit Würde und mit voller Zuständigkeiten leben. Was Netanyahu anbietet, ist eine, wenn Sie wollen, ein Ghetto unter israelische Kontrolle, ein Stadtline, wo die Palästinenser überhaupt nichts zu sagen haben. Und ich denke, nach über 60 Jahre Vertreibung und Besatzung ist das nicht viel verlangt, wenn die Palästinenser einen Staat verlangen in den besetzten Gebieten, einschließlich Jerusalem. Und das ist auch basiert auf das internationale oder auf die internationale Legitimität. Insofern, wenn diese Prinzipien nicht anerkannt werden, ich denke, da kann man nicht von besserer Zukunft für unsere Kinder reden. Frau Daibes, warum diese emotional schroffe Ablehnung? Warum zählt für Sie nicht diese Geste, zwei freie Völker Seite an Seite, so eine Vision aus dem Munde von Benjamin Netanyahu? Das wäre doch vor Wochen, vor Monaten noch undenkbar gewesen. Warum zählt nicht allein diese Geste und den Rest dieser Punkte, den Sie angesprochen haben, die Siedlerfrage, das Flüchtlingsproblem, kann doch dann Gegenstand von Verhandlungen sein? Es geht nicht um Emotionen. Ich denke, im Gegenteil, wir sind hier sehr seriös und es geht wirklich darum, um einen langwierigen Konflikt, was auf die Besatzung basiert ist. Und die Palästinenser, die palästinensische Autorität hat den Staat Israel anerkannt. Und insofern soll auch Israel einen palästinensischen Staat anerkennen in den Grenzen von den von 67. Es geht nicht darum, dass man auch die Siedlungen anerkannt, was illegal sind in den besetzten Gebieten. Man redet von Siedlung unter anderen Namen, und zwar, dass die natürliche Ausdehnung weitergeht. Insofern, ich denke, man löst nicht das Problem, man verschönert die Besatzung. Und das ist, wofür wir warnen wollen und ganz ernst vorwarnen, dass diese Rede nicht als wirklich eine Handstreckung für die Palästinenser dargestellt wird und als ob die Palästinenser jetzt das ablehnen. Habe ich das richtig verstanden, Frau Deibes? Bitte. Habe ich das richtig verstanden, Frau Deibes? Sie anerkennen den israelischen Staat in den Grenzen von 67 ohne Wenn und Aber an? Gilt das auch für die Hamas? In den Grenzen von 48. Gilt das in den Grenzen von 48? Ja, und das, aber man kann nicht von uns verlangen, denn bevor wir unseren Staat sogar bekommen, was eigentlich uns das internationale Recht auch zugibt, dass wir auch die Natur dieser Staat anerkennen. Ich meine, man erkennt Iran nicht als einen islamischen Staat, als Weltgemeinschaft. Man erkennt alle Staaten als einen unabhängigen Staat. Und jeder Staat kann sich definieren, wie der will, wenn der die Unabhängigkeit hat. Und die Palästinenser haben einen israelischen Staat anerkannt. Das wird jetzt als Voraussetzung sogar den jüdischen Staat anerkennen. Und ich denke, das ist auch sogar wirklich diplomatisch. Frau Deibes, warum braucht denn ein palästinensischer Staat unbedingt eine eigene Armee? Ich meine, man soll erstmal die Zwei-Staaten-Lösung Prinzip anerkennen. Und das hat auch Präsident Obama gefordert. Jetzt ist die ganze Sorge ist um die Sicherheit Israel. Und ich denke, das ist unsere Verantwortung als einen unabhängigen Staat, auch die Sicherheit unserer Nachbarn zu sichern. Aber das setzt voraus, dass wir in der Lage sind, einen eigenen Staat zu haben, wo wir auch uns schützen. Netanyahu wollte sogar die Grenzen des Staates Israel nicht definieren, auch die Grenzen der zukünftigen Staatlein Palästina auch nicht definieren. Er setzt das in Verbindung mit der Sicherheit Israel zu verteidigen. Frau Deibes, Sie haben den US-Präsidenten angesprochen. Er hat die Netanyahu-Rede als einen wichtigen Schritt vorwärts interpretiert. Sind Sie nicht gerade dabei, die neuen US-amerikanischen Sympathien zu verscherzen? Nein, wir begrüßen die seriöse Bemühungen der amerikanischen Politik im Nahen Osten. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass man wirklich nicht in andere 16 Jahren Verhandlungen kommt, denn die ganze Region kocht und Extremismus wird auch dadurch fruchtbarer. Und ich glaube, diese Bemühungen sollen wirklich auf richtige, seriöse Basis auch festgelegt werden. Und wenn der Anfang nicht richtig ist, denke, dass wir nicht vorankommen. Es geht um das internationale Recht, es geht um UN-Resolutionen, es geht um klare Forderungen der Palästinenser. Und ich denke, das hat Präsident Obama sehr klar dargestellt, dass es heute ein Morgen, Schritt Frau Deibes, in die richtige Richtung ist. Mag das sein, wenn man vergleicht mit... Heute Morgen im Deutschlandfunk, Frau Deibes, ich muss Sie unterbrechen. Heute Morgen im Deutschlandfunk die palästinensische Tourismusministerin Hulut Deibes. Ich danke für das Gespräch und auf Wiederhören nach Jerusalem. Wiederhören. 6:59 Uhr, eine Minute vor 7:00.